Einheit 6. Übung 1b. Hi, Elam. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Hallo, Pari. Mir geht es sehr gut. Machst du noch die Weiterbildung zur Gärtnerin? Nein, ich bin vor einem Monat fertig geworden. Am Anfang der Weiterbildung habe ich noch gedacht, dass 24 Monate eine sehr lange Zeit sind. Aber dann ist sie ganz schnell vergangen. Und jetzt habe ich eine abgeschlossene Ausbildung und suche eine Stelle. Warst du schon beim Arbeitsamt? Klar, vorgestern war ich wieder da und habe eine Stellenausschreibung bei einer Gärtnerei hier in der Nähe gefunden, die mir sehr gut gefällt. Da möchte ich mich bewerben. Das ist doch toll. Ja, schon. Aber ich habe kaum Erfahrung mit schriftlichen Bewerbungen. Was gehört eigentlich alles zu einer Bewerbung? In der Anzeige steht, dass man eine aussagekräftige Bewerbung schicken soll. Das steht oft in Stellenanzeigen. Das heißt, der Arbeitgeber erwartet, dass deine Unterlagen vollständig sind. Du brauchst also ein Anschreiben, einen Lebenslauf mit einem Passfoto und Kopien von deinen Schul- und Arbeitszeugnissen. Und natürlich musst du auch noch eine Kopie von deiner abgeschlossenen Weiterbildung machen. Aha. Und was soll ich im Anschreiben schreiben? Da erklärst du, für welche Stelle du dich bewirbst und welche Qualifikationen du für die Stelle hast. Sollst du dich schriftlich bewerben, per Post oder online? In der Anzeige steht, dass man sich per Post oder per E-Mail bewerben kann. Könntest du vielleicht auch meine Bewerbung durchlesen, wenn ich sie geschrieben habe? Natürlich. Das mache ich gern.